Milliarden Menschen auf der Welt. Doch gibt es keine zwei, die identisch sind. Jeder ist was ganz Besonderes unter Gottes großem Zelt. Das ist Gottes Wille, der die Welt zusammenhält. Das übersehen wir oft und klagen an den, der unsere Meinung nicht teilen kann. Distanzieren uns von ihm, unterdrücken, was uns stört, anstatt so zu leben, wie es Christus hat gelehrt. Schenkt einander Nähe, wenn ihr einsam seid. Schenkt einander Wärme, wenn euch kalt ist. Schenkt einander Trost, wenn ihr traurig seid. Schenkt einander Halt, wenn ihr hilflos seid. Nehmt einander an, wie euch Christus angenommen hat. Zu Gottes Ehre, zu Gottes Lob. Zu Gottes Ehre, zu Gottes Lob.